Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolzheim. Zweiter Teil. Ich löschte das Licht und streckte mich in einem Sessel aus. An seinen Kauf erinnerte ich mich noch gut. Im Laden war er up-to-datest gewesen, aber bis ich ihn nach Hause brachte, schon überholt. Jetzt war er eine Antiquität und ich schlief in ihr ein. Ich erwachte unter heller, klarer, gelber Sonne und dem trüben Trauerblick eines Polizisten. Oh, Inspektor Wardlaw. Ich war so frei und hab mir selbst aufgemacht. Das kommt nie drauf an, das tut dir jeder. Sehr schön, die Wohnung. Wunderbare große Räume. Ja, weil es ein altes Haus ist. Früher dachte man eng und baute weit. Heute denken wir in Weltraumbegriffen und bauen Karnickelstelle. Biber. Ja. Trinken Sie Kaffee? Meine einzige Süchtigkeit. Ja, kommen Sie mit in die Küche. Ich sterilisiere nur schnell die Nadel. Gespritzter Kaffee? Und das erfindet nun keiner. Das nenne ich eine beachtliche Küche. Beneidenswert. Das sind die Kaffeemaschinen. Also, ja. Haben Sie jemanden, der ihn sauber macht? Nur, ich hoffe doch. Wieso das Interesse für zugehende Frauen? Ja, ich habe mich ein bisschen umgesehen, während Sie noch schliefen. Und? Ich habe den Eindruck gewonnen, als wäre schon länger niemand mehr zugegangen. Vielleicht hat Julia angefangen zu sparen. Vielleicht gibt es auch eine andere Erklärung. Aber bestimmt keine, die man erwartet. Wieso das? Na, solange ich Julia kenne, hat sie noch nie getan, was man erwartet, dass sie hat. Immer verrückte, ausgefallene, plötzliche Ideen gehabt. Ich hab's ja später begriffen, warum. Und warum? Zunächst mal, weil sie an dem, was sie jeweils gerade tat, genau genommen gar keinen Spaß hatte. Ja, später schon. 1,5 Löffel? Ja, bitte. Ja, genau wie ich. Ja, darüber zu sprechen, das machte ihr betontes Vergnügen. Sie hat sich sozusagen immer die Zukunft erfunden, verstehen Sie? Ja, ja, das tun manche, für die die Gegenwart unerträglich ist. Was immer Unverschämtes damit gemeint ist oder nicht, Wasser kocht schon. So, bedienen Sie sich bitte selbst, ja? Dankeschön. Ah, heiß. Sie hatten eine Tochter, nicht wahr, Maxson? Ja. Was war mit ihr? Inspektor, es kann gleich passieren, dass Sie Ihren Kaffee woanders trinken. Warum so ausfällig, Maxson? Ich habe hier nur eine Frage gestellt. Wenn Sie wissen, dass Sie eine Tochter hatte, dann müssen Sie auch wissen, was hier passiert ist. Ich habe gehört, Sie ist ertrunken. Nur weiter. Sie wissen sicher mehr als ich. Wieso das? Weil ich nicht im Land war, als es passierte. Ich war unterwegs damals. Hatte keine feste Adresse und hörte erst Monate später davon. Und wer hat es Ihnen mitgeteilt? Julias Mutter. Woher wusste die Ihre Adresse? Weil ich ihr mitteilte, wo ich schließlich gelandet war. Und warum? Weil ich sie sehr gerne habe. Wo wohnt Ihre Schwiegermutter? 28 Sengster Crescent, Glasgow Süd. Und sie heißt? Mrs. Helen Duncan. Der Tod Ihrer Tochter war übrigens ein lupenreiner Unfall. Hat irgendjemand etwas anderes vorgeschlagen? Ja, manchmal haben die Leute Ideen. Fangen an zu brüten und zu überlegen. Ich brüte darüber, dass ich nicht da war. Die starb und ich war nicht da. Die haben sie begraben und ich war nicht da. Es war eine größere Gesellschaft draußen im Cottage ihrer Frau. Nacht war schön, Vollmond. Jemand machte den Vorschlag, nach Segeln zu gehen. Das Boot war zu klein für so viele und kenterte. Außer ihrer Tochter ertrank ein junger Mann namens Walter Templeton. Ja. Meine Tochter ist also beim Mondlicht ertrunken. Na, dann ist ja alles gut. Sie wollten uns heute Ihre Aussagen zu Protokoll geben? Ich mache mich präsentabel und dann erscheine ich einverstanden. Jawohl. Und danke für den Kaffee. Tja. Noch was auf dem Herzen? Eine kleine Frage plagt mich. Und die wäre? Ich möchte wissen, warum das arme Mädchen ausgerechnet in dieser Wohnung sterben wollte. Als aber die Zeit gekommen war, ging ich zum Revier und gab meine Aussage zu Protokoll. Sie war ganz schlicht. So etwa. Ich betrat meine Wohnung und fand dort selbst ein totes, mir unbekanntes Mädchen. So ungefähr. Ich ging durch die Tageslichtstadt. In einer Seitenstraße zur Queen Street stand noch ein altvertrautes Gebäude. Innen, neben dem Eingang, informierte dem Besucher eine Tafel an der Wand, dass selb da, im dritten Stock zu finden sei, Ebenezer Armstrong und Sohn. Schmuck und Modewaren en gros. Ich erklomm die Treppen zu einer Tür mit nämlicher Information, öffnete und sah mich von einem Mädchen angesehen, welches knapp 16 war und das, was man zoologisch nennt, ein Zwerghuhn. Was darf sein? Ist der Chef da? Sie meinen Mr. Tom? Des seligen Mr. Ebenezers Sohn, jawohl. Sie sind ja ein Komiker. Merkt man's? Vertreter? Beinahe. Mr. Tom ist sehr beschäftigt. Er empfängt mich schon. Ich frage ihn, wie ist der Name? Nemesis. Mr. Nemesis, okay. Ich sehe nach, ob er zu sprechen ist. Sie wippte ab, in einem Rock, der enger saß als ihre Haut, und verschwand in Mr. Toms Büro. Er war der Typ, der immer Ansichten von sich gab. Er war, da wir das Wort nun schon mal neu entdeckt haben, Talmi. Talmi durch und durch. Talmi als Mensch, Talmi als Geschäftsmann, Talmi als Liebhaber. Dann kam das Zwerghuhn zurückgewippt und tat mir kund, ich würde erwartet. Johnny Maxson! Johnny! Lassen wir Hände schütteln und sonstige Heuchelei. Johnny Maxson, alter Junge. Wie geht's? Wie steht's? Ich kann mich nicht beklagen. Ich tu's, aber ich sollte es nicht. Schreibst du noch? Nein. Oh, Johnny, das nenne ich aber eine kriminelle Verschwendung von Talent. Ich auch. Aber ich hab's aufgesteckt. Ein so brillanter Schreiber wie du, Johnny? Wo ist Junior? Hör zu, alter Junge. Wo ist sie? Woher soll ich das wissen? Wer weiß es, wenn nicht du? Du hast es immer noch nicht vergessen. Nein. Wie kann ein Mann eifersüchtig sein auf etwas, was vor seiner Zeit gespielt hat? Das ist jedermann. Ach, komm. Ich hab dir Julia ausgespannt, aber sie gab dich nicht auf, dich nicht und die anderen nicht. Sie musste ihre wandelnden Skypes um sich haben. Einige sind in einem Anfall von Selbstachtung ausgeschert, aber nicht du. Du bliebst einer der hartnäckigsten Anbeter und deshalb weißt du auch, wo sie ist. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das schwöre ich dir.